gebaut. In Träumen wurde es mir offenbart. Eine Tragödie in Verschworen über ihre Gewalt, mit der Bakata nur Musik fehlte. Und heute gebe ich dir besagte Musik. In mir habe ich die Synthese der Welt aufgebaut. Das Theaterspiegel der Welt und ihrer Lebewesen. Aber du warst mit Unwissenheit infiziert. Sie glaubten, dass fortschrittliche Demagogen, dass sie Vetternwirtschaft offenkundig rechtfertigten. Das Erbe der spanischen Vizekönige. Deshalb hast du mir deine Paläste verweigert. Du wusstest, dass meine Ehrlichkeit gefährlich war. Und sie bevorzugten Kinder vergewaltiger. Du gibst ihnen diese Nazitze der Waage. Du gibst ihnen diese Nazitze. In die Eidechsen einer burlesken Komödie, die Ausschweifungen deines unterwürfigen Nekrotismus. Und anstatt mir zu danken, hast du dich beleidigt gefühlt. Ein gewisser Wille, um mich zu zerstören. Wie ein Zorn, wie sieht man ihn durch den Netzwerke wandern. Unaufhörlich unseren einheimischen Caligula lobt. Ist da, wo Petro, der befahl mich anzugreifen und von den Furien des Himmels selbst angegriffen wurde. Ich fürchte nicht, die Wahrheit über deine Komplizenschaften zu verkünden. All deine Verschwörungen, all deine unverdienten Häuptlinge. Ich bin ein Schöpfer, der deine Verachtung nicht länger erträgt.